Du merkst, es klappt so nicht. Unser Augenblick versiegt. Und ganz egal, was du versucht hast, ich hab's doch eh nie mitgekriegt. Die letzten Sonnenstrahlen gehen, lassen uns alleine stehen an dem Ort, an dem alles mal begann. Fängt wieder alles von vorne an. Lebens neu, packst alten Schund weg, stopfst ihn in Kisten, war alles vergebens. Ja, ich weiß, dass es heißt, dass jedes Ende auch ein Anfang wäre. Wie man sagt, doch der ist bitter und schwer. Du sitzt da und starrst nur Löcher in die Wände. Nichts mehr zu sagen, so wie ich, alles zu Ende. Und ich weiß, dass es heißt, es wird vergehen. Nimm es doch nicht so schwer, wie man sagt. Die blanken Fakten näher und spektakulär. Und was mal war, interessiert doch eh bald niemand mehr. Bist du auch bitter? Yeah. Danke sehr. So ist das mit dem Sommer. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr Sommer ist, dann kommt man vielleicht auf die Idee, seinen derzeitigen Standort zu verlassen, weiter die gewohnten Gefilde zu verlassen. So schlecht war die Überleitung gar nicht. Und du machst das besonders charmant. Viel Spaß mit Fernweh.